بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben in der letzten Woche darüber geredet, was die erste Frage sein wird oder die erste Tat, bezüglich der du am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wirst. Und wir haben gesehen, dass die erste Tat das Gebet sein wird. Die allererste Frage, die du gestellt bekommst hinsichtlich deiner Taten, wird dein Gebet sein. Wie du deine Gebete verbracht hast. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte diesbezüglich, dass wenn dein Gebet in Ordnung war, dann wirst du gewinnen und du wirst siegreich sein. Aber wenn dein Gebet schlecht war und nicht in Ordnung war, dann wirst du verlieren und du wirst zu den Verlierern gehören. Deswegen sollte dies ein Ansporn an uns alle sein, auf unsere Gebete zu achten, dass diese in Ordnung sind und dass diese so verrichtet werden, wie der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam diese verrichtet hat. Und dann haben wir damit angefangen, einen weiteren Hadith zu besprechen. Die nächsten vier Fragen, die danach kommen werden. Nachdem du bezüglich deines Gebetes befragt wurdest, bekommst du jetzt vier weitere Fragen gestellt. So wie der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith dies beschrieben hat, der bei Tirmidhi und Tabarani verzeichnet ist, wo er sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Füße eines Dieners werden sich vom Abrechnungsplatz nicht bewegen, bis er nach vier Sachen gefragt wird. Nach seinem Leben, wie er es verbrachte, und nach seinem Wissen, was er damit machte, und nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab, und nach seinem Körper, für was er es einsetzte. Diese Fragen kommen nach der Frage bezüglich des Gebetes. Wir haben in der letzten Woche bereits den ersten Punkt angesprochen. Nach seinem Leben, wie er es verbrachte. Und wir haben gesagt, dein Leben ist dein Kapital. Deswegen schau, in was du es einsetzt. Wenn du es für das Gute einsetzt, wirst du am Tag der Auferstehung zu den Gewinnern gehören. Aber wenn du dein Leben für das Schlechte einsetzt, dann wirst du zweifellos verlieren. Und du sollst wissen, dass du bezüglich deines Lebens zur Rechenschaft gezogen wirst vom Erhaben Allah. Bezüglich jeder Stunde, jeder Minute, jeder Woche, jedes Jahres, bezüglich deines gesamten Lebens wirst du zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen wird dies die erste Frage sein, nachdem du bezüglich deines Gebetes gefragt wurdest: Was ist mit deinem Leben? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfasste dies einem besonderen Hadith zusammen, der bei Muslim verzeichnet ist. Er sagte: Jeder Mann geht in den Tag und verkauft seine Seele. Jeder geht morgens raus und verkauft seine Seele. Jeder, ob du es willst oder nicht. Du verkaufst deine Seele. Aber der Unterschied liegt jetzt im folgenden Abschnitt. Er sagte: Und er wird ihre Befreiung oder ihr Verderben. Das soll heißen, du verkaufst deine Seele Allah subhanahu wa ta'ala, indem du seine Grenzen einhältst und dich entfernst von dem, was er verboten hat. Oder du verkaufst deine Seele dem Satan, indem du den Gelüsten und den Sünden folgst. Jeder gehört zu einem dieser beiden Gruppen. Entweder dein Leben und deine Seele widmest du Allah subhanahu wa ta'ala, dann bist du derjenige, der sie befreit vom Höllenfeuer, oder du gehörst zu denen, die den Gelüsten und den Sünden folgen, so werden sie sich selbst, also ihr Nefs, ihre Seele und ihr Leben ins Verderben schicken am Tag der Auferstehung. Und die zweite Frage ist die Sache, oder die Frage, über die wir heute inshallah reden werden. Und zwar sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Und nach seinem Wissen, was er damit machte. Nach seinem Wissen, was er damit machte. Und wahrscheinlich, wenn viele diese Aussage hören, dann denken sie, damit sind sowieso die Gelehrten gemeint. Mit diesem Punkt kann ich nicht gemeint sein. Aber sie vergessen, dass du bezüglich jedes Wortes zur Rechenschaft gezogen wirst, was du in einem Vortrag gehört hast. Oder in einer Freitagspredigt. Oder in einem Seminar. Oder was du in einem Buch gelesen hast. Bezüglich jedes Wortes, was du kennst, was du wissen, worüber du Wissen hast in deiner Religion, wirst du am Tag der Auferstehung Rechenschaft ablegen müssen. Deswegen muss das für jeden von uns klar sein, dass du für alles, was du weißt in deiner Religion, Rechenschaft ablegen musst am Tag der Auferstehung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Er sagte: O die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut? Und das ist leider eine Sache, was heutzutage überall zu sehen ist. Wenn wir einen Vergleich ziehen zwischen dem, was wir wissen, und zwischen dem, was wir tun, dann sehen wir, dass ein riesen Unterschied ist zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun. Vieles wissen wir, aber leider nur wenig tun wir. Und wir nehmen es auf die leichte Schulter und wir vergessen, dass wir bezüglich unseres Wissens zur Rechenschaft gezogen werden vom Erhabenen Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einer anderen Stelle: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Befehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift liest? Begreift ihr denn nicht? Ihr fordert die Menschen auf und sagt ihnen, das ist doch verboten, warum machst du das? Das ist erlaubt, mach das, achte doch auf deine Gebete, achte dies auf das. Aber du selber machst es nicht. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das eine gewaltige Sache. Und das ist auch eine Sache, was Tür und Tor öffnet für Heuchelei. Dass du den Leuten etwas, die Leute aufforderst, etwas zu tun, du es aber selber nicht machst. Und dass du Wissen hast über die Religion, aber dies selber nicht umsetzt. Das ist eine gewaltige Sache beim Erhaben Allah. Und wir sollten dies nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und du sollst wissen, das Edelste, was du erlangen kannst hier auf dieser Erde. Und wenn du die Menschen fragen würdest, was ist das Beste und Edelste, was du dir erhoffst, hier auf dieser Erde zu bekommen? Und du wirst merken, bei den meisten Menschen wird die Antwort kommen, Geld, eine hübsche Frau, Kinder, schönes Auto, großes Haus. Aber das Gewaltigste und das Edelste und das Besonderste, was du bekommen kannst auf dieser Erde und was du anstreben kannst, ist das Erlangen vom Wissen. Was Wissen in der Religion? Weil mit diesem Wissen wirst du Wissen haben über deinen Herrn, den du anbetest. Und du wirst Wissen haben, wie du ihm zu dienen hast. Und du wirst wissen, wie du sein Wohlgefallen bekommen kannst und wie du den rechten Weg einhalten kannst. Das alles kannst du nur dann umsetzen, wenn du Wissen hast in der Religion. Deswegen ist dies das Beste, was du erlangen kannst auf dieser Erde. Und deswegen sollten unsere Gelder dafür ausgegeben werden für dieses Wissen. Dein Leben sollte dafür gewidmet werden für dieses Wissen. Deine Zeit, alles solltest du für dieses Wissen widmen, weil dieses Wissen beim Erhaben Allah eine gewaltige Sache ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala brachte dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam bei, beziehungsweise er forderte ihn auf, nur wegen einer Sache noch mehr zu fordern. Nicht gib mir mehr Geld oder gib mir mehr Kinder, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Er sagt zu seinem Gesandten und sagt, mein Herr, lasse mich ein Wissen zunehmen. Das sollte deine Bitte sein, dass du Allah subhanahu wa ta'ala darum bittest, dass er dir mehr Wissen geben soll. Und das ist auch das, was er seinem Gesandten gesagt hat, dass er ihn darum bitten soll, dass er ihm mehr Wissen geben soll. Und damit ihr wisst, wie besonders das ist, dann sollst du wissen, dass je mehr du Wissen hast, umso mehr wirst du den Erhaben Allah fürchten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. So ist es, Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Je mehr du Wissen hast, umso mehr wirst du den rechten Weg einhalten, weil umso mehr wirst du deinen Herrn fürchten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir zweifellos eine gewaltige Stellung geben. Sei es hier auf der Erde, als auch im Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. So erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und das merkst du auch und siehst du auch, die Großgelehrten, was für eine Stellung sie genießen, hier auf dieser Erde. Mit was für einem Respekt sie behandelt werden. Natürlich von denen, die wissen, was diese Gelehrten sind und ihre Rangstellung auch kennen. Und auch im Jenseits werden diese eine gewaltige Stellung bekommen beim Erhaben Allah. Und Allah sagt an einer anderen Stelle, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah bezeugt, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer ihm, und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen. Schaut dieses Zeugnis, es werden drei Zeugnisse aufgezählt. Einmal das Zeugnis von Allah und einmal das der Engel. Und einmal das der Gelehrten, deswegen schaut, wie gewaltig diese Stellung der Gelehrten ist. Allah bezeugt, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer ihm. Und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, der Wahre der Gerechtigkeit. Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einem Hadith, der bei Bukhari verzeichnet ist, um zu zeigen, was für eine gewaltige Stellung diejenigen haben, die Wissen haben. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Allah nimmt das Wissen nicht fort, indem er es auf einen Schlag den Dienern entreißt. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das Wissen nicht fort, indem es aus den Herzen verschwindet, indem es ausgelöscht wird. Aber er nimmt es weg durch den Hinwegnehmen der Gelehrten, indem die Gelehrten wegsterben, bis er keinen Gelehrten mehr übrig lässt. Dann nehmen sich die Menschen Unwissende als Köpfe, sie werden gemarkt und geben den Menschen Fatawa ohne Wissen, so gehen sie irre und leiten irre. Und das ist dann das Resultat, wenn die Gelehrten verschwinden. Dann gehen die Menschen hin und suchen Leute auf, die ihnen über die Religion etwas sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und diese sind irre geleitet und ziehen andere mit in die Irre. Deswegen schaut, wie gewaltig die Gelehrten sind. Die Gelehrten werden mehr gebraucht als alles andere. Du wirst einen Gelehrten mehr brauchen, als du einen Arzt brauchst, als du einen Architekten brauchst. Ist egal, was es ist. Einen Architekten suchst du vielleicht ein, zwei Mal in deinem Leben auf. Einen Arzt paar Mal in dem Jahr. Aber einen Gelehrten, der Wissen hat über die Religion, den brauchst du andauernd, um zu wissen, wie du deinem Herrn nahe kommen kannst. Um zu wissen, wie du deine Frau zu behandeln hast, deine Kinder, auf der Arbeit, mit deinen Nachbarn, dein ganzes Leben. Wie du es Allah widmen kannst, das erfährst du nur, indem du die Gelehrten aufsuchst und sie auch befragst. Deswegen genießen sie diese gewaltige Stellung beim Erhaben Allah. Und deswegen ein Zeichen dafür, dass Allah dir Gutes will, ist, dass er dir Wissen gibt in der Religion. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wem Allah Gutes will, dem gibt er Verständnis in der Religion. Deswegen ist dies ein Zeichen dafür, dass Allah dir Gutes will, indem er dir die Wege öffnet hin zum Wissen in der Religion. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, der bei Abu Dawud und Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als gut gestuft wurde: Wer einen Weg bestreitet, um Wissen zu erlangen, dem wird Allah einen Weg zum Paradies erleichtern. Die Engel senken ihre Flügel auf denjenigen, der nach Wissen strebt, aus Billigung seiner Mühe. Wahrlich, alle Bewohner der Himmel und der Erde, sogar die Lebewesen des Wassers, bitten Allah um Vergebung für den Wissenden. Der Rang des Gelehrten dem Betenden gegenüber ist wie der Rang des Mondes den Sternen gegenüber. Wahrlich, die Gelehrten sind Erben der Propheten und die Propheten haben weder Dinar noch Dirham hinterlassen, also kein Geld hinterlassen, sondern sie hinterließen Wissen. Wer dieses Wissen erwirbt, hat ein reichliches Glück verdient. Der Gesandte Allah schaut, wer alles Dua für dich macht. Jeder, der im Himmel und auf der Erde ist, selbst die Fische im Wasser, bitten Allah um Vergebung für denjenigen, der Wissen hat. Deswegen, derjenige, der Wissen hat, ist eine gewaltige Sache. Deswegen beschrieb der Gesandte Allah dies als jemand, der viel Glück bekommen hat. Weil Allah ihm ermöglichte, Wissen zu haben in der Religion. Und das ist überliefert worden, dass Sulaiman ibn Abdul Malik, ein Kalif, er hat sich eines Tages aufgemacht, um die Hajj zu verrichten. Dieser große Kalif. Und als er dann den Tawaf vollendet hat, und er ist mit seinen Ministern gegangen, seinen Generälen, und als er den Tawaf beendet hat, sprach er zu einem von seinen Vertrauten. Und er sagte zu ihm, wer ist hier der Gelehrte? Er wollte wissen, wer der Gelehrte hier ist. Und man sagte zu ihm, der Gelehrte, der hier bekannt ist, ist Atta ibn Abi Rabah. Das ist der Gelehrte hier in Mekka. Und dann sagt dieser Kalif, bringt mich zu ihm, ich will wissen, wer das ist. Und der Kalif, als er dahin gebracht wurde, hat er eine ganz andere Vorstellung gehabt, wie dieser Gelehrte aussieht. Und dann kam er da an und dann sah er, wie dieser große Gelehrte Atta ibn Abi Rabah, der ja auch ein Schüler von Ibn Abbas war, er saß da und die Menschen haben sich um ihn versammelt und er hat sein Wissen weitergegeben. Und das war ein Farbiger gewesen aus Al-Habasha. Und zu einer Seite war er gelähmt gewesen. Und der Kalif hat sich gewundert und ist zu ihm hingegangen und hat ihm gesagt, du bist Rabaha. Über die ganze Menschheit redet, bist du es? Und er sagte zu ihm, das wird so gesagt. Die Leute sagen das. Und dann sagte er zu dem, wie kommt es, dass du so geschätzt wirst von den Menschen? Wie hast du diese besondere Stellung bekommen? Und er sagte zu ihm, indem ich auf das verzichtet habe, was mit diesem Diesseits zu tun hat, und die Menschen nicht auf mich verzichten konnten, auf mein Wissen. Ich habe auch verzichtet auf alles, was mit diesem Diesseits zu tun hat. Er hatte nichts, er besaß nichts. Aber die Leute haben ihn aufgesucht, weil sie ihn gebraucht haben. Weil sie Fragen hatten bezüglich ihrer Religion. Und er sagte weiter, ich habe 30 Jahre lang gesessen und habe mir Wissen angeeignet. Bei den Sahabern, bei den Tabi'in, 30 Jahre lang hat er sich Wissen angeeignet. Und nicht wie heutzutage manche, die 2, 3 Zeilen gelesen haben oder die erste Seite eines Buches gelesen haben und dann anfangen, dann die Menschen in der Religion Fatawa zu geben. Und dann ist es passiert, dass der Kalif, als er noch bei der Hajj war, hat er eine Meinungsverschiedenheit gehabt mit seinem Sohn, der auch in der Hajj war, bezüglich der Hajj, ob man irgendwas tun sollte oder nicht. Und dann hat der Kalif gesagt, bringt mich zu diesem Gelehrten. Und dann hat man ihn zu diesem Gelehrten gebracht und das war voll gewesen. Alle waren da und hatten Fragen gehabt bezüglich der Hajj. Was muss ich machen? Was muss ich tun? Und das ist der Kalif. Und vor allem in seiner Zeit war er einer der größten Könige hier auf dieser Erde. So viel Land hatten die gehabt, die Muslime zu dieser Zeit. Und natürlich ist er dann direkt durch die Reihen gegangen. Das ist der Kalif, der König. Er wollte direkt nach vorne und seine Frage stellen. Und dann sagt der Gelehrte zu ihm, O Führer der Gläubigen, bleib da, wo du bist. Diese waren zuvor, die sind dir zuvor gekommen. Warte, bis du an die Reihe kommst. Bleib da stehen, wo du bist, bis du an die Reihe kommst. Die anderen haben auch Fragen. Und sie waren vor dir hier gewesen. Und so hat sich dieser Kalif angestellt, bis er dann dran kam, hat seine Frage gestellt und die Sache war erledigt. Aber dann sagte er zu seinen Kindern, schaut her, fürchtet den Erhaben Allah und eignet euch Wissen an in der Religion. Denn bei Allah, noch nie hat es jemand gewagt, mir einen Befehl zu geben und ich habe mich dem Zuge untergeordnet, wie dieser Diener hier. Wer hat ihm diese Stellung gegeben, das Wissen, was ihm Allah gegeben hat? Der Kalif, der mächtige Mann, hat es nicht gewagt, ihm zu widersprechen und sagen, ich bin der Kalif, wie ich soll warten. Nein, hat ihm direkt Respekt eingeflößt. Für was? Für das Wissen. Sie sagt er zu seinen Kindern, eignet euch Wissen in der Religion, weil noch nie hat es jemand gewagt, mit einem Ton mit mir so zu reden, mir einen Befehl zu geben als dieser und ich habe mich ihm untergeordnet, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm Wissen gegeben hat. Deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. So erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Allah subhanahu wa ta'ala erhöht diese Menschen, weil sie ihr Leben für dieses Wissen gegeben haben und aufrichtig dabei waren. Und du sollst auch wissen, dass wenn du stirbst, wirst du nichts mitnehmen in dein Grab, gar nichts. Außer drei Dinge, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aufgezählt hat. So wie es bei Muslim verzeichnet ist. Er sagte, wenn der Mensch stirbt, wird er vom Verdienst seiner Taten getrennt. Außer in drei Fällen. Eine Spende, die fortdauert. Eine Spende zum Beispiel, du hast ein Krankenhaus gebaut oder Spenden gegeben für die Moschee und nach deinem Tod wird immer noch gebetet dort. Es wird immer noch Koran rezitiert dort. Du kassierst die ganze Zeit mit, auch wenn du längst verstorben bist. Also die Spende, die fortdauernd und Wissen, das Nutzen bringt. Du hast Wissen hinterlassen, du hast Bücher verfasst oder hast Leuten irgendwas beigebracht, die haben es wieder ihren Kindern beigebracht, die bringen es wieder ihren Kindern bei und so läuft das weiter und du kassierst die ganze Zeit mit. Deswegen ist dies eine besondere Sache, Wissen, was man hinterlässt und schaut euch die Gelehrten an. Wie zum Beispiel, fangen wir doch mit unseren Letzteren an, Sheikh Al-Albani oder Sheikh bin Uthaymin oder Sheikh bin Baz, die sind verstorben, aber die werden immer wieder erwähnt und die habt ihr vorhin noch gehört. Ich habe vorhin einige Hadithe erwähnt und sagte, und Sheikh Al-Albani stufte diesen Hadith als Hassan ein, als Sahih ein, obwohl dieser bereits lange verstorben ist, aber er kassiert bei jedem Wort mit. Deswegen ist das eine gewaltige Sache, was du hinterlassen kannst. Und das Dritte ist, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein aufrechter Nachkomme, der für ihn bittet. Also du hast deinen Sohn richtig gut erzogen oder deine Tochter und du stirbst und sie macht weiterhin Dua für dich, deswegen kassierst du da weiter mit. Aber das, was ausschlaggebend war in diesem Hadith in Bezug auf unser Thema ist, ein Wissen, was du hinterlässt, was Nutzen bringt, ein Wissen in der Religion natürlich, das ist damit gemeint, ein Nutzen der Religion, ein Wissen der Religion, was dir nützt, nachdem du gestorben bist. Und deswegen ist ein Wissen, was du besitzt, aber dir das Wissen keine Gottesfurcht bringt, ist es ein Wissen, was keinen Wert hat für dich. Weil nur das Wissen hat Wert, was dich auch dazu motiviert, etwas zu tun. Deswegen derjenige, der nur sich Wissen aneignet, aber nicht davon umsetzt, der hat in Wahrheit in Wirklichkeit kein Wissen. Und ein Gelehrter ist nicht derjenige, der nur Bücher verfasst und sich Wissen aneignet, aber nicht davon umsetzt. Das ist auch kein Gelehrter, sondern der Gelehrte ist derjenige, der vielleicht wenig an Wissen hat, aber dieses Wissen dann auch in die Tat umsetzt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnte einen Hadith, der uns alle erschrecken sollte. Und vor allem, wenn wir hingehen und andere ermahnen, aber selber das nicht tun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, am jüngsten Tag wird der Mensch gebracht und in die Hölle geworfen. Da baumeln seine Gedärme und er dreht sich mit seinen Gedärmen genauso wie der Esel, der die Mühle dreht. Er wird ins Höllenfeuer geworfen und es kommen seine Gedärme raus. Und er dreht sich da um seine Gedärme, wie der Esel sich um die Mühle dreht. Und die Höhlenbewohner, die sehen ihn und die erkennen ihn wieder. Und sie gehen zu ihm hin und sagen, du bist doch der so und so, was ist los mit dir? Hast du das nicht geboten, was recht ist und verboten, was unrecht ist? Du bist doch derjenige, der uns von morgens bis abends Ahadithe gebracht hat, Verse gebracht hat, das ist haram, das ist erlaubt. Was machst du jetzt im Höllenfeuer? Was suchst du hier? Und dann wird er sagen, doch, ich habe es geboten, aber ich habe es nicht getan und ich habe auch das Unrecht verboten, aber ich habe es trotzdem getan. Ich habe euch gesagt, macht das und ich habe es nicht getan. Und ich habe gesagt, nehmt von dem Abstand, aber genau das habe ich getan. Und das wird seine Strafe sein am Tag der Auferstehung, indem er ins Höllenfeuer geworfen wird und seine Gedärme kommen raus und er dreht da die ganze Zeit seine Runden und seine Gedärmen. Und deswegen pflegte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Zuflucht zu suchen vor einem Wissen, der einem keinen Nutzen bringt. Er sagt in einem Bittgebet, was er stets gesagt hat, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, das nicht nützt, und einem Herzen, das nicht demütig ist, und einem Bittgebet, das nicht erhört wird, und von einer Seele, das nicht zufrieden ist. Deswegen sollten wir auch dieses Bittgebet lernen, dass Allah uns ein Wissen gibt, was uns auch nützt. Ein Wissen, was uns dazu anspornt, zu tun, viel mehr zu tun in der Religion. Das, was wir hören, müssen wir umsetzen. Und glaube nicht, dass das bei Allah vergessen ist. All das, was du lernst, was du in der Khutbah hörst, was du in einem Vortrag hörst, wird aufgeschrieben. Und dann wird am jüngsten Tag, wirst du bezüglich jeder Sache zur Rechenschaft gezogen werden, warum du es nicht getan hast, wenn es ein Befehl war, oder warum du es getan hast, wenn es etwas Verbotenes war. Du wirst zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen, barakallahu fikum, sollten wir darauf achten, dass wir eine Antwort finden auf diese vier Fragen, die uns gestellt werden am Tag der Auferstehung. Das erste haben wir bereits kennengelernt bezüglich unser Leben. Achten wir, seitdem wir es gehört haben, wirklich darauf, dass wir unser Leben Allah subhanahu wa ta'ala widmen? Oder ist es wieder eine Geschichte, die wir gehört haben, und sobald wir durch die Tür sind, ist die Sache wieder gegessen? Und heute, seit heute weißt du jetzt, dass du bezüglich dem gefragt wirst, was du gehört hast. Sei es heute. Alles, was du gehört hast bezüglich deiner Religion, wirst du zur Rechenschaft gezogen werden, warum du es nicht getan hast. Deswegen bereite eine Antwort vor, weil diese Fragen werden kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, die alles umsetzen, was sie lernen in ihrer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nützliches Wissen geben in der Religion. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.